mit Blättern grüßt uns die Sonne jeden Tag. Der Himmel ist unsere Fahne jeden Tag. Wie viele sind jetzt eingesperrt? Wie viele haben sie umgebracht? Wie viele sind jetzt eingesperrt? Wie viele haben sie umgebracht? Bald werden wir im Land die Glocken läuten, die ganze Erde uns und kein Stück unserer Feinden, die ganze Erde uns und kein Stück unserer Feinden. Unsere Toten halten in den Händen Tag und Nacht Glockenstränge unter diese Erde fest. Sie warten auf die Stunde, sie warten schon einzuläuten. Auferstehung für uns. Ganz diese Erde uns und den nie gezählten Toten. Uns je die Erde nehmen. Keiner kann uns je die Erde nehmen. Keiner kann uns je die Erde nehmen. Bald werden wir im Land die Glocken läuten. Bald werden wir im Land die Glocken läuten. Die ganze Erde uns und kein Stück unsere Feinde, die ganze Erde.